Listen and enjoy the Deep Red Radio Pod. Der Leo und ich, wir sitzen zu später Stunde gemütlich beisammen und haben uns noch einen Film ausgesucht, den wir schauen wollten. Und wir haben uns auf Dragonheart geeinigt, wo wir uns jetzt gerade schon der Meinung waren, dass es ist ein Film, der nie wirklich den Status eines Klassikers erreichen wird, der vielleicht auch mal so wie ein bisschen so ein halber B-Film vielleicht behandelt werden wird, wobei er natürlich ein unheimlich großes Produktionsvolumen hatte und das sieht man dem Film auch an. Möchte ganz kurz sagen, wie ich persönlich zu dem Film stehe. Ich mag ihn nämlich sehr und das liegt daran, dass ich zu einer Zeit als Kind mit meinen Eltern und der Familie waren wir in der Tatra im Urlaub in der Slowakei. Und zwar genau zu der Zeit, als sie den Film da gedreht haben. Und ich weiß noch, dass viele Burgen und auch Passagen im slowakischen Paradies, also so eine Wandergegend, gesperrt waren. Und da standen auch überall so Wagen rum und große Scheinwerfer. Und das war natürlich alles unheimlich beeindruckend. Wir konnten halt da jetzt nicht überall hin, wo wir eigentlich hin wollten oder unsere Eltern uns mit hinnehmen wollten, weil die eben gerade dort, das war dann 95 im Sommer, dann irgendwie gedreht haben. Und wir waren noch ein zweites Mal da, zwei oder drei Jahre später, und da konnten wir dann auch da überall hingehen, wo das vorher gesperrt war. Und für mich war es halt so, da ich ja nun da war damals, war das für mich eine besondere Faszination für diesen Film. Das hat schon auch mich geprägt. Und so kam es dann auch irgendwann, dass ich dann irgendwann immer irgendwas, ich wollte es sehen und so, und irgendwann, da meine Mutter ja nie so sehr mit Film und immer auch aufgepasst hat, dass ich jetzt Sachen eher gucke, die auch für mein Alter zugeschnitten sind, nicht mit so viel Gewalt und so, wo wir dann noch dazu kommen werden, da ja Dragonheart, der ja eine FSK 12 hat in Deutschland, schon ziemlich hart ist eigentlich, so. Und dann habe ich eben das Buch zum Film bekommen irgendwann und dann irgendwann auch mal das Video dann tatsächlich. Und so kam ich dann zu Dragonheart und ich mag den Film bis heute noch sehr. Und ja, wo fangen wir denn am besten an, wenn wir über diesen Film reden? Kann man was zur Handlung sagen oder ist das eigentlich irrelevant? Ja, also ich glaube, ich würde auch gerne nochmal erklären, wie ich zu Dragonheart gekommen bin. Erst 1996, das heißt, als er ins Kino kam, war ich 10 Jahre alt. Ich habe den nicht im Kino gesehen. Ich habe den dann, glaube ich, ein paar Jahre später in der Bibliothek, die eben auch eine kleine Auswahl an VHS-Kassetten hatte, regelmäßig ausgeliehen und sehr gerne geguckt, denn aus der jugendlichen Perspektive oder kindlichen Perspektive, aber die ja auch für Erwachsene irgendwie noch aktuell ist, war es ja so, dass in den Fantasy-Filmen, in den Mittelalter-Fantasy-Filmen, wo es dann eben auch irgendwie einen Monster, einen Drachen oder irgendwie was gab, da wurden ja eigentlich in den Filmen der 70er, 80er und eigentlich auch frühen 90er die Monster nur sehr kurz gezeigt. Übt natürlich dann einerseits eine besondere Faszination aus. Ja, wir kennen ja dieses Spiel, es ist manchmal besser, weniger zu zeigen, mehr der Vorstellungskraft zu überlassen und so weiter. Aber irgendwie hat man sich dann doch immer gewünscht, oh, wenn man es irgendwie noch ein bisschen mehr gesehen hätte. Aber das war eben alles nicht so richtig möglich. Und damals als Kinderjugendlicher ist mir überhaupt nicht aufgefallen, dass es vielleicht auch Schwachstellen bei der Animation des Drachen gibt. Denn hier wird der Drache wirklich zu einer eigenen Figur. Und das hat mich einfach total, total fasziniert, dass er ein richtiger Charakter ist. Ja, der Drache ist kein Gimmick, ist keine Bedrohung, steht auch nicht für irgendetwas anderes, ist keine Manifestation eines Übels oder was auch immer, sondern ist eine eigene Figur in diesem Film, zu dem man eben auch eine sehr emotionale Bindung aufbaut. Und das hat eben dazu geführt, dass ich diesen Film auch immer wieder irgendwie gern geguckt habe, weil ich den Draco, das heißt ja, den Drache in dem Film, wiedersehen wollte. Und was mich auch dazu geführt hat, dass ich eine durchaus enge Bindung zu dem Film aufgebaut habe, ist, dass es eben eine Toyline gab. Ja? Es gab also Spielzeug, es gab Actionfiguren von Dennis Quaids Charakter. Bowen. Bowen. Ja, und natürlich vom Drachen von Kenner. Der Kenner hat ja damals auch die Star Wars Figuren gemacht, bevor es dann auch von Hasbro aufgekauft wurde. Jedenfalls hatte man dann irgendwie auch diese Figuren dazu, und das zeigt auch so ein bisschen, wie groß angelegt dieses ganze Konzept von Dragonheart ja eigentlich war. Ja, eine eigene Toyline gab es sogar dazu. Vielleicht nur ganz kurz zur Geschichte. Es geht halt um einen jungen Prinzen, der seinen Vater im Gefecht verliert. Also er wird König, wird aber auch schwer verletzt, und die Mutter hat da irgendwie noch Connections zu einem Drachen, ja, wie das so damals eben war. Und also er spielt so im mittelalterlichen Bereich, der Film. Und der Drache, die Dame fleht ihn an, und ein Drache teilt sein Herz mit dem jungen Mann. Und aber leider ist es eben so, dass die Chance für das neue Leben eben für das Böse missbraucht wird, und dieser junge Mann, dieser Prinz, der dann König ist, wird ein böser Herrscher und schändet sein Volk, stürzt es in Frondienst und in Not. Und der Ritter, der den jungen Mann eigentlich auch über seine Zeit lang aufgezogen hat, ist halt unheimlich enttäuscht, also Bowen in dem Fall, und schwört Rache an diesem Drachen, weil er sagt, sein Herz hat den jungen Mann verdorben. Und letztlich kommen die beiden aber dann auch natürlich zusammen, der Drache und der Ritter, und einigen sich aber in einem Kampf miteinander gegen das größere Übel eigentlich zu kämpfen. Das ist jetzt so im Groben die Story. Ich denke, der Film ist jetzt schon auch über 20 Jahre alt. Ich denke, da müssen wir nicht mehr dazu verlieren. Interessant ist natürlich, der Film ist ja 96 dann released worden, und es ist nicht so lange her, dass eben Jurassic Park in den Kinos war. Das heißt, da waren die Möglichkeiten eben auf einmal da, ein bisschen anders zu denken bei Fantasy-Filmen. Und in der Tat ist es sehr interessant. Ich habe die deutsche DVD von Universal und Columbia Home Video. Und da ist wirklich gutes Bonusmaterial drauf auf der DVD. Da ist auch ein 45-minütiges Making-of drauf, und zwar nicht so eins, wo irgendwie dann eine halbe Stunde davon Filmausschnitte sind, sondern tatsächlich auch man was sieht. Auch viele Interviews, unter anderem eben auch mit Rob Cohen, der diesen Film inszeniert hat. Finde ich immer noch ein toller Action- und Genre-Regisseur. Und da kommen auch Effektmeister und so weiter, und auch die Produzentin Raffaella De Laurentiis zu Wort, die sich mal die Haare kämmen könnte hier bei den Interviews. Das Interessante ist nämlich, dass man erst tatsächlich überlegt hat, weil der Film ja bereits Anfang der 90er, also eigentlich schon zeitgleich oder ähnlich wie mit Jurassic Park, eigentlich in die Vorproduktion ging, wie man denn den Drachen macht. Und es war klar, dass der Drache eine richtige Rolle spielen wird. Und hat man wirklich bei Jim Henson's Creature Shop einfach einen Drachen in Auftrag gegeben, und die haben einen gebaut, also komplett mit Mechatronik und so weiter. Und man sieht eben in diesem Making-of auf der DVD kurze Ausschnitte von dem Drachen, wie er eigentlich hätte aussehen können, wie es gedacht war. Man sieht auch mal kurz, wie er spricht. Man hätte ein bisschen mehr, finde ich, da einbringen können, aber man bekommt einen Eindruck. Wie fandest du denn diese Testaufnahmen mit diesem Drachen? Ja. Mit dem echten Drachen, sag ich mal. Ja, natürlich mit dem echten Drachen. War natürlich sehr schwierig, die Dreharbeiten. Der hat die ganzen Schauspieler mal alle gefressen. Nein, genau, mit der lebensgroßen, also aus unserer Perspektive überlebensgroßen Drachenpuppe, oder ist ja dann eine mechatronische Puppe. Man sieht ja nur ein paar Sekunden eigentlich von diesen Probeaufnahmen. Sicherlich gibt es da im Netz irgendwie auch noch irgendwie mehr. Ich bin natürlich immer sehr für praktische Effekte, für Puppen, für physische Effekte, die man anfassen kann und die auch eine Referenz für die Schauspieler in ihrem Spiel sind. Das merkt man ja dann auch oft. Ich finde, der Drache hat erstmal ein anderes Design. Der Drache sieht anders aus als Puppe, als er dann, im Gegensatz dazu, wie er aussieht, als er dann später digital erstellt wurde. Er sieht ein bisschen anders aus. Er hat einen viel längeren Hals. Er hat ein bisschen mehr als Puppe, hat er eben mehr diesen Charakter. Er ist ja eben von Jim Henson. Ich musste sofort halt an Dark Crystal irgendwie denken. Ja, es hat eben dann sofort irgendwie diesen Puppencharakter, etwas noch mehr verspieltes. Ich finde, es ist giraffenhaft, so auch durch den langen Hals mit, fand ich auch. Ja, und auch mit dem Sprechen, ja, es hat dann halt immer so ein bisschen irgendwie diesen Charakter, so irgendwie so wie Handpuppe. Das heißt, das Plus des der praktischen des praktischen Drachen war eben, dass er physisch anwesend war am Set, ja, aber das Negative eben, dass man mit Sicherheit nicht als Zuschauer diese enge Bindung zu ihm aufbauen hätte können, weil er nicht diese Emotionalität abbilden kann, ja, denn man hat dann ja mit dem, man hat ja die Besten des Fachs dann engagiert, ja, Industrial Light und Magic, die ja im Zuge von Star Wars entstanden sind, und da war, glaube ich, auch einer der Hauptverantwortlichen, der Phil Tippett, ja, großartige Effektkünstler, denn die haben das eben geschafft, dass Sean Connery spricht im Original den Drachen, dass sich nicht nur, dass der Drache nicht nur die Stimme von Sean Connery hat, sondern auch die Mimik. Ja, und auch Gestik und hat und sogar man mit Gestik eingebaut. Teilweise, ja, dass die sich an Sean Connerys Spiel mittels Motion Capture Technik haben sie da gearbeitet, orientiert und das auch irgendwie abbildet. Und deswegen ist das gar nicht so schlimm, wenn vielleicht doch auch teilweise der Drache nicht alle Effekte gut gealtert sind und ab und an das doch auch mal irgendwie sehr animiert. Natürlich, also das ist dann gar nicht so schlimm, weil das vergisst man, weil animiert hin oder her, ob man sieht das im Computer hin oder her, der Drache wird zu einer richtigen Figur und es interessiert dann irgendwann gar nicht mehr sehr, ob der jetzt eine Puppe ist, ob der animiert ist. Er wird glaubhaft als solches und das ist, glaube ich, und dann ist dann auch, dann kann man auch nicht davon sprechen, wie Effekte altern, weil wenn eine Figur gut ist, dann ist sie eine gute Figur in 10 Jahren, in 20 Jahren, in 50 Jahren. Die Effekte sind dann, verschwinden dann dahinter und das ist, glaube ich, hier gelungen. Das mit dem Motion Capture ist also jetzt nicht direkt so. Man hat sehr viel eben von Sean Connery an den Drachen mit einprogrammiert. Das heißt, vor allen Dingen hat man auch die Gesichtszüge mitgenommen. Und ich denke, was auch hier sehr wichtig war, man hat eben Sean Connery, bevor man den Drachen programmiert hat, eben die Dialoge sprechen lassen. Das heißt, man hat sich da auch, also er letztlich hat eben Sean Connery nicht den Drachen synchronisiert, sondern man hat Der Drache hat Sean Connery synchronisiert. So könnte man körperlich synchronisiert, könnte man sagen. Das heißt, das Wort war zuerst, ja, würde ein guter Christ sagen. Zuerst war das Wort. Und das man merkt auch wirklich, die haben das gut gemacht und der Drache bekommt dadurch, Draco, eine Seele. Und es geht ja auch in dem Film um die Seele. Er sagt ja auch selber, ich könnte meine Seele verlieren. Das ist ihm ganz wichtig, dem Drachen. Also da ist auch Tiefe drin und der Drache ist eben glaubhaft und wird noch viel glaubhafter dadurch, dass man unheimlich genial darauf geachtet hat, eben die praktischen Effekte mit den Drachen, mit dem Digitalen zu verbinden. Und eigentlich ist wirklich nur der Drache computeranimiert in diesem Film. Und alles andere, fast alles andere, ist praktisch. Und wir hatten hier eine Szene, wo eben Bowen auf einem Pferd über eine Wiese reitet und der Drache nebenher ein bisschen rumflattert und man halt tatsächlich immer beim richtigen Flügelschlag eben ihm auch das Haar wegweht. Und da hat man auf ganz viele kleine Details geachtet, schon eben bei den Dreharbeiten, die Supervisor für die Special Effects haben da echt super Arbeit geleistet und sagen, ja, wir müssen jetzt hier das und das machen, damit es dann hinterher sich gut verbinden lässt, dass das Computerkonstrukt und das reale Bild. Möchte jetzt noch sagen, dass also viele interessante und große Namen auch mit an diesem Projekt mitentwickelt haben, beziehungsweise auch Weggefährten waren. Ich sehe gerade, dass Kenneth Branagh genauso beim Regieposten durchaus im Gespräch war wie auch Richard Donner. Rob Cohn wird auch nochmal in den Interviews John Badham erwähnen, mit denen er am Anfang zumindest an dem Projekt, glaube ich, nicht direkt gearbeitet hat, aber zumindest dahingehend ganz am Anfang sich beraten hat. Liam Neeson war übrigens auch nochmal im Gespräch für den Bowen. Ja, und selbst, und das finde ich eigentlich ziemlich krass, weil da zeigt sich nämlich, dass der Film hätte auch in eine ganz andere Richtung gehen können, denn er ist durchaus komödiantisch, er hat komödiantische Züge, aber ein Robin Williams als Bowen zu sehen, das fände ich halt zu albern, weil man identifiziert ihn ja mit bestimmten Sachen einfach er hat auch ernste Filme gemacht, aber wenn er was Lustiges macht, er hätte aber viel mehr Interesse daran eigentlich gehabt, den Drachen zu sprechen, ja, aber also könnte ich mir jetzt auch nicht vorstellen, ihn in dieser Rolle. Hast du nicht gerade davon gesprochen, dass Liam Neeson angedacht ja, war? Ja, auch. Ach, auch? Okay. Ja, ja. Also es gab ja natürlich immer, wie das immer so ist, es gibt immer mehrere Menschen, die da bei solchen Castings dann in Betracht kommen. Also das sind jetzt nur zwei Beispiele. Wo wir gerade beim Cast sind, was ich unbedingt sagen möchte, ist, dass die Rolle des Antagonisten doch sehr gut besetzt wurde mit David Thewlis. Denn man möchte dem eigentlich ununterbrochen eine klatschen, ja. Also ich meine, das Aussehen hat dieser Darsteller nun mal einfach, dafür kann er sozusagen auch nichts, aber es wird auch hier einfach so eingesetzt, weil er ist so unsympathisch und er ist einfach wirklich so ein Arsch, das kann man durchaus sagen. Ja, man will ihm eigentlich auch nur ständig eine knallen, und das auch schon, als er noch eigentlich ein Kind oder ein Jugendlicher ist, ja, ist er wirklich... Man kriegt einen richtigen Hass auf diese Figur. Und das ist sehr gut, denn Dragonheart ist im Grunde ein Märchenfilm. Ja? Es ist ja kein aufwendiges Shakespeare-Drama, sondern es ist eine einfache, schön gestrickte, mit ein paar kleinen Gimmicks. Und nicht Handlung, zu kompliziert. Nicht zu kompliziert. Der Film ist nicht ganz ausgewogen in dem Sinne, dass eben, okay, er ist ab 12. Manchmal ist er aber irgendwie doch ein bisschen zu brutal, dann ist er manchmal wieder irgendwie ein bisschen zu lustig. Aber das alles trägt vielleicht auch eher dazu bei, dass er einfach abwechslungsreich ist und dass man ihn irgendwie einfach gerne immer mal wieder schaut. Er ist nicht ganz komplett ausgewogen, was eben auch vielleicht das Schöne. Er ist eben auch nicht ganz, ganz glatt gebügelt. Er ist auch sehr einfach in der Darstellung halt des Königreiches oder der Region, in der er spielt. Das heißt, es gibt halt einen König, was da genau er regiert. Er regiert eigentlich nur dieses Dorf noch. Also es ist alles sehr einfach. Es ist alles sehr einfach gehalten. Und man erklärt auch nichts. Es ist einfach ein fantastisches Mittelalter, so, das man eben darstellt. Und da bietet sich natürlich auch die Slowakei wunderbar als Kulisse an. Und was ich auch sensationell an dem Film finde, sind die Pyro-Effekte, sind echt gigantisch. Also wenn der Drache irgendwo Feuer speit und dann eben dann eine Explosion hervorgerufen wird, was völliger Blödsinn ist, aber ist ja erstmal wurscht. Wenn der über das Feld fliegt und es ist Brandsteck, das sieht schon wuchtig aus. Hier sieht man wirklich auch die Finanzmacht in diesem Film, der war auch richtig teuer produziert worden. War dann hinten raus leider aber im Kino auch nicht erfolgreich, also in den USA selbst hat er nur ganz knapp seine Produktionskosten einspielen können. Also er hat es nicht geschafft, sie einzuspielen. Und weltweit dann eben so ungefähr das Doppelte rauskam, was aber eben bei einer Produktion dieser Größenordnung eben kein gewinnbringendes Geschäft ist, durch Werbekosten und ähnliche Sachen, die eben noch anfallen. Aber ich denke, auf dem Videomarkt und vor allem im Fernsehen ist der Film ja auch wirklich gut gelaufen. Und ich finde, der ist auch immer gut angekommen. Bei der IMDb hat er gegenwärtig eine 6,4. Das ist eine zutreffende Wertung, finde ich. Und das passt. Also was ich nochmal sagen will, dass hier wirklich, für mich ist das eigentlich der perfekte Fantasy-Film in dem Sinne, dass er so glaubhaft ist, dass eben die praktischen Effekte mit den digitalen so gut verknüpft sind, dass das auch Sinn macht. Und ich finde, jetzt, wir haben ihn auf DVD gesehen, dass der Film sehr gut gealtert ist. Das heißt, das CGI, die digitalen Effekte von 96, ich möchte diese schweren Worte in den Mund nehmen, sind ebenbürtig heute noch zu manchen Produktionen. Ich will jetzt nicht von Smaug reden oder irgendwas wie der Hobbit, wo noch ganz andere Nummern da mit natürlich sich Entwicklungen da sind. Aber ich finde, der Weg ist nicht so weit. Also der Drache ist sehr detailreich animiert mit vielen, also Muskeln und die Schuppen, das ist alles sehr fein gemacht und vor allen Dingen, wenn er spricht, der Mund bewegt sich halt nicht nur auf und zu, sondern er hat wirklich auch, daraus entsteht ja auch, man kann die Emotionen im Gesicht des Drachen gut ablesen, auch die Augen sind gut gemacht und ich finde, der Film ist deshalb sehr gut gealtert. Ich denke, dass aber mindestens so viel Budget wie in den Drachen geflossen ist, auch für die Perückenkünstler. Ja, es ist ein toller Perückenfilm, auf jeden Fall. Ja, gut besetzt, Dina Meyer, also neben Dennis Quaid als Hauptdarsteller, wir haben dann noch den Antagonisten gesagt, also Dina Meyer spielt noch eine Rolle, die hier irgendwie sehr jung aussieht, auch ich habe ja vorhin gesagt, sie sieht dann im Vergleich zu Starship Troopers, der ja ein Jahr später irgendwie erschien, Irgendwie trotzdem 5 Jahre gealtert aus, aber das, keine Ahnung. Na, Arbeit mit Verhöfen ist sicherlich kein Zuckerschlecken. Ja. Und natürlich Jason Isaacs spielt mit Pete Postlethwaite, wie spricht man den aus eigentlich? Postlethwaite oder irgendwie immer, so, ja. Wahrscheinlich auch der verkehrt. Gilbert, den Glockenspur heißt der übrigens. Ja. Gilbert of Glockenspur. Der fiese Dinosaurierjäger. Ja, und Brian Thompson spielt mit und versteckt sich auch hinter einem Bart. Fiesling schlechthin, den ich ja mal in einem Starscream im Neon-Zombie-Magazin porträtiert habe. Und da bin ich, glaube ich, gar nicht auf seine Rolle in Dragonheart eingegangen. Und tatsächlich hat er hier eine sehr unsympathisch gute Rolle, gleichsam wie Jason Isaacs, der ja auch immer irgendwelche Fieslinge spielt. Ich möchte noch zum Abschluss noch was sagen, und zwar Randy Edelman. Wir haben uns vor uns mal seine Vita angeschaut, den Komponisten, der hat wirklich viel blödsinnige Filme vertont. Aber in Dragonheart hat er wirklich einen super genialen Score abgeliefert, der einfach wirklich atmosphärisch ist, also hymnisch ist und wirklich sehr gut auch Emotionen transportieren kann. Übrigens auch ein Trailer, der oft verwendet wird, Trailer, ich sage es schon, darauf will ich hinaus, Musik, die oft in Trailern benutzt wurde. Das heißt, bei ganz anderen Filmen, auch Fantasy-Filmen, wurde die Musik genommen, um andere Filme zu bewerben, ja, obwohl das gar nicht die Musik aus dem Film dann war. Oder zum Beispiel, als Universal ihre 100-Jahres-Feier hatte und diesen Trailer gebaut haben, wo halt viele Filme gezeigt wurden, hat man auch an einer Stelle sehr lang das Thema von Dragonheart verwendet, weil es wirklich unheimlich stimmungsvoll ist. Ja, und ich finde diesen Soundtrack, der lohnt sich wirklich zu hören. Der ist einfach wirklich genial. Zu hören lohnt sich natürlich auch in der deutschen Fassung die Stimme des Draco, denn die wird von Mario Adorf gesprochen. Ist eine gute Wahl, finde ich. Ja, und auch genau ist auch in Sean Connery hat ja jetzt auch eine eigentlich sehr unsaubere Aussprache. Man hört ja immer klar auch seinen schottischen Einschlag und eine sehr markante, sehr markige, sehr, sehr, sehr, sehr brummige Stimme irgendwie. Oh, das klingt immer so leicht, irgendwie verschluckt. Und Mario Adorf ist da, hat auch eine sehr markante Stimme und ist, glaube ich, eine sehr gute Wahl und sowieso ein, denke ich, von uns sehr geschätzter Schauspielkollege, hätte ich fast gesagt. Schauspieler Mario Adorf. Also Dragonheart für mich schon ein Evergreen, muss ich sagen. Funktioniert heute noch sehr gut. Kann man echt nicht meckern. Also das ist ein Film, der man kann jetzt wieder haben. Ich glaube, Standards hat er jetzt vielleicht nicht gesetzt, weil wir kannten ja schon aus Jurassic Park vorher. Das war auch genial. Das heißt, er hat den Standard eigentlich erfüllt. Er ist aber keinen neuen gesetzt. Ich finde aber, er ist rundum unterhaltsam. Er hat überhaupt keine Längen. Er ist auch mit 99 Minuten inklusive Abspann in der PAL-Laufzeit unheimlich flüchtig und dennoch aber nicht unbedeutsam. Also ich schaue ihn mir auch in Zukunft immer wieder gerne an, zumal ich ja eben diese Verbindung habe, persönlich aus meiner Kindheit noch mit dem Film. Ja, und ich denke, wir haben jetzt hier ganz nett was dazu gesagt. Das sollte an dieser Stelle reichen. Und auf jeden Fall, wenn er wieder mal im Fernsehen kommt oder er euch irgendwo begegnet, er lohnt sich. Was sich vielleicht nicht lohnt, sind so die Sequels, die noch kamen. Denn tatsächlich gab es ja eine ganze Reihe von Sequels noch. Im zweiten Teil eben im Deutschen gesprochen, dann der Drago, der junge Drago oder der junge Drache, der da eine Rolle spielt von Oli P. Das ist eine fragwürdige Sache. Ich denke, vor allem kann man halt diese Filme nicht mit einem geringeren Budget machen. Das geht einfach nicht. Eben, und das sieht man eben auch schon im zweiten Teil. Ja, ich muss zugeben, ich habe dann den dritten auch nicht gesehen und was dann noch kam. Den zweiten habe ich tatsächlich gesehen und das ist auch überhaupt in keinster Weise natürlich irgendwie so bemerkenswert wie natürlich das Original, das auch einen ganz anderen Anspruch hatte. Also ein Film, der jung geblieben ist und sich immer wieder lohnt. Und auf der DVD steht hinten drauf, dass es ein Fantasy-Abenteuer für die ganze Familie ist. Das würden wir natürlich an dieser Stelle in Frage stellen, weil er eben, wie wir bereits sagen, so ein paar schon kleinste, ja, brutale Stellen hat, auch jetzt handlungstechnisch Entscheidungen, die getroffen werden von bestimmten Personen, zum Beispiel wenn sie ihre Mutter töten oder sowas, ist, glaube ich, für Kinder nicht ganz so gut, sehr kriegerischer Film. Aber dennoch definitiv ein Fantasy-Abenteuer. Das auf jeden Fall. Und davon ein wirklich gutes. Dragonheart, das Unglaubliche wird wahr. So wie auch beim Deep Red Radio.